voll ganz messen. Nicht mit uns, wir dulden es nicht länger, dass uns Heuchler und Lügner regieren. Nicht mit uns, wir lassen uns euer Denken auf keinen Fall aufdiktieren. Nicht mit uns, permanent die gleiche Scheiße, nur geschwätzt, dafür da. Nicht mit uns, wir sind der letzte Nagel für euren längst verdienten Sorg. Der Benzinpreis steigt unermesslich, die Mehrwertsteuer wird erhöht. Denn wir da oben können nicht erklären, was ihr selbst gar nicht versteht. Dann Lob und Dank erntet ihr, du hast Spott und Hohn. Des Volkes Willen ist euch scheißegal, seid die Totengräber unserer Nation. Nicht mit uns, wir dulden es nicht länger, dass uns Heuchler und Lügner regieren. Nicht mit uns, wir lassen uns euer Denken auf keinen Fall aufdiktieren. Nicht mit uns, permanent die gleiche Scheiße, nur geschwätzt, dafür da. Nicht mit uns, wir sind der letzte Nagel für euren längst verdienten Sorg. Ja, das Bad endlich zum Teufel, schickt in die Walachei. Es kann Deutschland wieder leben und unser Volk ist endlich wieder frei. Nicht mit uns, wir dulden es nicht länger, dass uns Heuchler und Lügner regieren. Nicht mit uns, wir lassen